Die ständige Vertretung der TVJK in der UNO veröffentlichte am 26. April einen offiziellen Bericht. Darin betonte sie, dass der Vorschlag des ständigen Vertreters der TVJK in der UNO im März darüber, die gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas als ein dringendes Thema zu besprechen, im UNO-Sicherheitsrat außer Acht gelassen worden sei. Das zeige nochmals deutlich, dass der Sicherheitsrat seine Mission und das Vertrauen der Völkergemeinschaft aufgegeben habe und als ein politisches Werkzeug eines bestimmten Staates diene. Weiter hieß es: Bis jetzt hat der Sicherheitsrat alle Maßnahmen der TVJK zum Schutz der Souveränität, Würde und Sicherheit durch die Verabschiedung der gesetzwidrigen Sanktionsresolutionen und weitere problematisiert. Nach der doppelzüngigen Norm, die die USA auf der Grundlage ihrer Interessen einseitig bestimmt haben, wird die legale Souveränitätsausübung eines souveränen Staates als gesetzwidrig und die Maßnahme zur Selbstverteidigung als provokatorisch bezeichnet und gehen die gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas, Hauptursache für die Verschlechterung der Lage auf der koreanischen Halbinsel, offen stillschweigend durch. Das ist die Realität von heute im Sicherheitsrat. Die ungerechte und doppelzüngige Handlung des Sicherheitsrates, der nach der Pfeife der USA tanzt, beweist erneut eindeutig, dass die Maßnahme der TVJK zur Verstärkung der Selbstverteidigungskraft mit den Atomstreitkräften als Rückgrat und der Präventivangriffsfähigkeit ganz richtig ist. Derzeit setzt die Trump-Administration die Angriffsflotten um die atomgetriebenen Flugzeugträger in die Gewässer der koreanischen Halbinsel ein, um die TVJK mit Gewaltanwendung zu unterwerfen. Aber wir fürchten uns vor der Bedrohung und Erpressung durch die USA nicht im geringsten. Es ist unser fester Wille, dagegen mutig zu kämpfen, wenn die USA die Auseinandersetzung wünschen. Zu unserer harten Gegenmaßnahme gehören verschiedene Methoden, einschließlich des überraschenden Präventivangriffs durch die Operation auf der Erde, dem Meer, unter dem Wasser und in der Luft. Die Gegenmaßnahme unserer Prägung wird der Art und Weise der Provokation der USA entsprechend sofort ergreift. Die Welt wird diesmal deutlich erleben, dass die Zeit, wo die USA mit Gewalt ihre Forderung aufzwingen, ewig vorbei ist. Die TVJK ist ein friedliebender sozialistischer Staat, fürchtet sich aber nicht vor einem Krieg und will ihn auch nicht vermeiden. Die TVJK, die für ihren Schutz vor der atomaren Drohung der USA mächtige Atomwaffen besitzt, wird ohne Zögern den Totalkrieg mit Totalkrieg und den Atomkrieg mit atomarem Angriff ihrer Prägung beantworten und im Entscheidungskampf gegen die USA bestimmt den Sieg erringen.